bin Lars von der Gruppe Chapulchu und wir sind so ein Autorinnenkollektiv, die sich seit ungefähr 12, 13 Jahren mit Technologiekritik auseinandersetzen. Und als wir mit der Lunte den Vortrag abgesprochen haben, da ging es erstmal nur um den ersten Teil, nämlich was ist Bullshit? Inwiefern hat das was mit KI zu tun oder wie stark wird es von KI befördert? Und was für Auswirkungen hat es eigentlich auf politische Rahmenbedingungen, also unsere Form, sich zu organisieren, überhaupt das Politische insgesamt, wie stark das davon beeinträchtigt wird. Gut, jetzt im letzten halben Jahr haben wir die dringende Notwendigkeit gesehen, das, was in den USA an Transformationsprozessen hin zu was quasi Faschistoiden passiert, können wir nicht unkommentiert lassen. Und tatsächlich sind diese beiden Themen auch miteinander geklammert. Also ich werde zu dem ersten Teil mich ein bisschen sputen, damit wir für den zweiten, der vielleicht politisch relevanter für das Aktuelle ist, auch noch genügend Zeit haben. Unsere Betrachtungen, die wir jetzt so seit der neuen KI, also den großen Sprachmodellen, ChatGPT und Co. gemacht haben, die sind eher nicht in die Breite gehend, sondern eher in die Tiefe. Also das heißt, wir haben so ein paar Themen uns rausgesucht und die ein bisschen genauer abgehandelt. Allerdings ganz unmathematisch. Kein Mensch muss Informatik oder Mathematik studiert haben, um das verstehen zu können. Es geht um die gesellschaftspolitischen Entwicklungen, nicht um nerdiges Insider-Tech-Gedöns. Der heutige Vortrag wird halt auf diese beiden da gelb unterlegten Texte stark Bezug nehmen. Und wer das heute alles zu knapp und zu kurz fand, der kann auch gerne, die Lunte hat ein paar Kopien gemacht, sich hinterher so ein Heft hier mitnehmen, in dem diese Texte auch drin sind. Okay, wir starten. Nichts von dem, was ich jetzt erzähle, was es an politischen Problemen gibt, ist allein durch KI. Die KI von sozialen Medien, die KI von ChatGPT oder sonst was, kommt nicht allein daher, sondern es verstärkt eher gesellschaftliche Tendenzen, die eh schon existieren. Und das ist aber ein Wechselverhältnis, gibt es sowas wie eine sich verstärkende Entwicklung. Was wir alle kennen, ist gerade in Zeiten von Verunsicherung, aktuell Kriege, ökonomische Krise, ökologische Krise im Besonderen und vielleicht auch eine nicht aufgearbeitete Pandemie, sind alles Dinge, die eher dazu verleiten, sich nicht in breiten und heterogenen Zusammenhängen auszutauschen, sondern eher sich zurückzuziehen in Blasen, in Zusammenhänge, in denen man glaubt, ähnliche Meinungen wie die eigene vielleicht wiederzufinden. Und dieser Selbsteinschluss, der wird halt, und das ist die Aussage von dem ersten Teil, wird massiv verstärkt durch die Nutzung sozialer Medien und die Wechselwirkung sozialer Medien mit diesen großen Sprachmodellen ChatGPT und Co. Ganz ohne elektronische Medien spricht man da allerdings auch schon von einem Confirmation Bias. Also wir sind eigentlich empfänglicher für Dinge, die eh schon in unser Weltbild passen. Andere Positionen nehme ich zwar auch wahr, aber ich habe wesentlich weniger Antenne dafür und kann sie gegebenenfalls sogar ignorieren. Und das sorgt ein klein wenig dafür, dass ich mich in Diskussionskreisen bewege, in denen eine relativ starke Ähnlichkeit vielleicht von Positionen herrscht. Und selten treffe ich auf Leute, die ein konträres Weltbild zu meinem haben. Und dieser Effekt, den wir gerade in Zeiten von Krise und in der multiplen Krise erst recht vorfinden, den sehen wir mehr und mehr heraufbeschwört eigentlich und verstärkt von sozialen Medien. Denn worauf beziehen sich soziale Medien oder wie wirken sie? Also soziale Medien haben sich stark verändert. Das, was vielleicht die wenigsten nur noch kennen, was listenbasiertes, das ist so Asbach uralt, das ist StudiVZ und Co. Das kennt kein Mensch mehr. Das ist eigentlich ein ganz normales Broadcast-System. Das heißt, ein Mensch spricht an alle und egal wer von dieser Gruppe spricht, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Alle können nämlich an alle sprechen. Da passiert nichts, da gibt es keine Verstärkung, da geht auch gar nichts viral. Danach haben sich die sozialen Netze, Facebook und Co., eher auf einen Netzwerkcharakter spezialisiert, beziehungsweise den stärker ausgeprägt. Aber hier hängt es davon ab, der blaue Punkt hat deutlich mehr, müsst ihr mir jetzt glauben, seht man nicht, hat deutlich mehr Verbindungen zu anderen Menschen. Das heißt, jemand, der sozial hoch vernetzt ist, hat auch eine größere Reichweite, weil er seine Nachrichten halt an mehr Leute streuen kann. Aber auch hier geht noch gar nichts viral. Das ist ungefähr der Stand sozialer Netzwerke, egal ob Facebook, Insta, vor ungefähr 5 Jahren. Danach hat massiv TikTok seine algorithmische Postverteilung so eingestellt, dass die soziale Vernetzung kaum noch eine Rolle spielt, sondern der Algorithmus vermisst immer intensiver eigentlich meine Vorlieben, meine Neigungen und hat dann eine Idee, was mich interessieren könnte und verstärkt meine Reichweite dahingehend oder spielt mir Posts zu, von dem der Algorithmus glaubt, sie könnten für mich interessant sein. Hier gibt es tatsächlich sowas von viral gehen, das heißt eine Nachricht, von dem der Algorithmus glaubt, sie könnte genügend Interesse wecken, kann auch mal an 200, 300 Millionen Leute weiterverteilt werden, die gar nichts mit hier dem Stadtteil mit irgendwas zu tun haben, sondern irgendwo auf der Welt. Also hier spielt der soziale Netzwerkcharakter keine Rolle mehr, sondern es ist eine rein algorithmische Verteilung. Dadurch, dass TikTok so erfolgreich war, haben eigentlich alle anderen sozialen Netze das nachgebaut. Das ist alles nichts Neues. Das ist Analyse von vor mehreren Jahren. Das kennen die meisten von euch schon. Wir brauchen es allerdings, um nachher zu verstehen, wie wirkt denn eigentlich ChatGPT und Co. in dieses System hinein. Ganz kurz, wir tragen dazu bei, es ist also nicht nur der Algorithmus, der uns vermisst, sondern es ist ein Wechselspiel eigentlich, von unserem Interesse eine hohe Reichweite zu bekommen. Das Wechselverhältnis von unserem Anliegen, möglichst viele Leserinnen für ein Posting zu bekommen und dem Anliegen des Algorithmus zu vermessen, wen könnte das denn interessieren? Das sorgt eigentlich genau zu dem, was ich dann viral gehen nenne, also wo auf einmal eine sehr, sehr starke Zuhörerinnenschaft entsteht, wo aber dann auch das, was ich zu Anfang sagte, nämlich der Einschluss, ich beschäftige mich mehr und mehr nur noch mit den Themen, von denen der Algorithmus meint, sie könnten mich interessieren, also Leute, die sich nur noch über soziale Medien politisch informieren, und das ist in den USA mehr als die Hälfte. Hier in Deutschland ist es nur mehr als die Hälfte unter den unter 25-Jährigen. Aber in den USA ist es tatsächlich über alle Altersgruppen hinweg. Für die bedeutet das dann tatsächlich einen Nachrichteneinschluss. Die werden nur noch mit Themen konfrontiert, für die sie sich, so glaubt der Algorithmus, schon interessieren. Das heißt, eine Gesellschaft zerfällt in mehrere Substrukturen, die mehr oder minder hermetisch abgeriegelt sind. Dieser Effekt wird stark durch die algorithmische Verteilung begünstigt. Wenn man sich dann anguckt, okay, welche Inhalte erzielen denn was für Reichweiten, dann ist auch nichts Neues, kennt ihr auch alle, dass polarisierende Inhalte auf jeden Fall bevorzugt werden vom Algorithmus. Und das hat nicht nur mit dem Algorithmus zu tun, sondern auch mit dem, wie stark wir interagieren. Also, für das Geschäftsmodell der sozialen Medien ist es von Bedeutung, dass wir möglichst lange auf der Kommunikationsplattform verbleiben, weil die Verweildauer entscheidet ein bisschen darüber, was für den Marktplatz, das heißt für die Werbenachrichten, für Preise erzielt werden können. Und es ist nicht nur unsere Verweildauer, sondern auch unsere Interaktion. Wie stark reagieren wir? Und da hat sich natürlich herausgestellt, dass Hass, Hetze und Angst auf jeden Fall stärker mich packen und ich dann auf irgendwelche Nachrichten reagiere und nicht mit kühlem Kopf erstmal darüber hinweglese. Das Gleiche gilt auch für Fake News. Fake News, erstmal ganz unspezifisch gesprochen, das kann Unsinn sein, das kann aber auch eine bewusste Lüge sein. Also Unsinn, vielleicht auch, weil derjenige, der es schreibt, es gar nicht besser weiß, das würde ich im Folgenden Missinformation nennen. Und aktive Desinformation ist dann eher sowas, man weiß es sehr wohl besser, aber man versucht die Lüge zu platzieren. Okay, was man festgestellt hat bei Fake News, deren Reichweite ist mindestens um den Faktor 1000 höher gegenüber Nachrichten, die vielleicht eher faktenbasiert sind. Und zweiter Effekt ist, sie haben auch ungefähr Faktor 6 höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit. Also ich erziele damit in dem, was ihr vorhin unter dieser algorithmischen Verbreitung von Nachrichten gesehen habt, ich erziele damit tatsächlich eher Wellen als mit anderen Nachrichten, die vielleicht eher ein bisschen in mein normales Bild reinpassen können. Letzte Information, dann können wir uns auch ein bisschen den Effekten genauer widmen. Brandolinis Gesetz, das ist einfach nur eine Erfahrungswert, dass wenn ich Unsinn verbreite, dann kostet mich das deutlich weniger Aufwand als denjenigen, der dann versucht, Unsinn wieder aus dem Netz loszukriegen bzw. richtig zu stellen. Also derjenige, der Fake raushaut, ist auf jeden Fall im Vorteil mindestens um eine Größenordnung mehr. Also Faktor 10 kann man schon mal auf der Seite derer verbuchen, die Dinge raushauen, die vielleicht andere Leute gerne wieder klarstellen würden. Und jetzt kommt man nämlich auch zu einer interessanten Diskursfigur. Es gibt nicht nur den Lügner, den kennen wir alle wahrscheinlich so aus dem Berlusconi-Zeitalter, 90er, Nuller Jahre. Jemand versucht, über eine starke Mediendominanz seine eigene Sicht von Dingen, obwohl sie falsch ist, obwohl sie also als Lüge zu platzieren. Und diese Lüge reklamiert für sich auch tatsächlich dann Faktizität, also sowas wie ein Wahrheitscharakter. Man versucht tatsächlich, seine eigene Sicht zur neuen Wahrheit umzufunktionieren. Das macht der Bullshitter nicht. Also der Soziologe Frankfurt hatte ein ganz kleines, nettes Büchlein darüber geschrieben, wie diese Diskursfigur des Bullshitters, also desjenigen, der sich um den Wahrheitsgehalt dessen, was er erzählt, gar nicht kümmert, wie das eigentlich wirkt. Und das wirkt tatsächlich deutlich destruktiver für das, was vielleicht Gesellschaft ausmachen könnte, irgendein Gemeinwohlgedanke, irgendein Gemeinsinn. Es wirkt heftiger als eine Lüge. Denn der Lügner erkennt ja zumindest die Unterschiedlichkeit von Wahrheit und Lüge noch an, weil er möchte ja seine eigene Lüge als neue Wahrheit platzieren. Und das macht der Bullshitter nicht. Und was Bullshitting produziert, ist sowas wie eine Normalisierung von Unwahrheit. Also man tritt ein, Trump hat das ja auch schon während seiner ersten Amtszeit so genannt, in eine postfaktisch, also man bietet alternative Fakten an und die sorgen in dem Sinne, wie wir gestartet sind mit diesem Vortrag, für weitere Verunsicherung. Das heißt, die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz sicher sind, dass ihre Sicht oder das, was sie zum Beispiel über den Klimawandel gelesen haben, dass das sehr, sehr sinnvoll klingt, die sind vielleicht verunsichert und denken sich, ah, okay, das ist alles gar nicht so wichtig mit dem CO2. Jetzt ein bisschen die letzte Figur, die da in den USA diskutiert wurde, zu sagen, uns gefallen die Fakten gar nicht. Wir schmeißen mal die oberste Statistikerin, die Daten veröffentlicht, die schmeißen wir mal raus. Wir versuchen auch, einen Klimasatelliten einfach abzuschalten. Dann kann er keine falschen Informationen mehr bringen. Die Leute, die also jetzt in der zweiten Amtszeit Trump den Klimawandel leugnen, die bieten nicht unbedingt genau eine Erzählung an, mit der sie dann sagen, das ist unsere neue Wahrheit, sondern es gibt einen Haufen, es gibt einen sehr, sehr bunten Strauß von Erzählungen. Die einen sagen, CO2 ist überhaupt nicht das Wichtige. Es gibt viel andere, also viel stärker klimaaktive Gase, Methan und so weiter und so fort. Also die verunsichern darüber, dass sie erstmal die Wichtigkeit vielleicht von CO2-Ausstoß oder sowas in Frage stellen. Andere Leute sagen, okay, CO2 ist aber doch auch ein guter Dünger, können wir da auch nutzen. Also es wird einfach relativ große Verunsicherung darüber gestiftet, dass man alternative Erzählungen anbietet und keine dieser Erzählungen will jetzt die neue Wahrheit sein. Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil das irgendwie sowas wie gemeinsame Wirklichkeit zersetzt und diesen Prozess, dass sich Gesellschaft oder Zusammenhänge weiter aufsplitten und Blasen bilden, in denen sie sich vielleicht, also Blasen zeichnen sich dadurch aus, dass es eine hohe Kohärenz, eine hohe Meinungsgleichheit innerhalb der Blase gibt, aber nach außen gibt es eher eine hohe Ablehnung gegenüber anderen Blasen, anderen Meinungsgefügen. Diese Blasenbildung wird also durch Bullshitting massiv verstärkt. Sie geht so weit und deswegen spreche ich darüber in dem Kontext von die Abschaffung des Politischen oder die Zersetzung von politischem Handeln, dass wenn ich keine gemeinsame Tatsachenbasis mehr habe, dann fällt es mir natürlich schwer, über solche Themen wie Klimawandel überhaupt zu diskutieren. Wenn ich also in einer Öffentlichkeit bin, in der der Klimawandel menschengemacht geleugnet wird, dann brauche ich mir gar nicht so groß Gedanken machen, wie wir jetzt damit umgehen. Weil ein Großteil der Leute wird erstmal sagen, alles Quatsch, ist doch gar kein Problem. Hannah Arendt hat mal gesagt, dass das eigentlich das Zerstörerischste des NS-Regimes war, dass es die Nazis, damals allerdings noch mit einer sehr, sehr monströsen Lüge und nicht mit der Methode des Bullshittings, dass es die Nazis geschafft haben, sowas wie ein gemeinsames Verständnis von Recht und Unrecht, von Wahr und Falsch, komplett zu zerstören. Eine gesamte Gesellschaft sozusagen einer Peilung, eines Kompasses zu berauben. Und weswegen es dann unmöglich wurde, auch sowas wie Fragen von Gerechtigkeit oder so überhaupt noch zu diskutieren. Also diese Diskursauswirkungen des Zersetzens von gemeinsamer Wissensbasis, die müssen wir, glaube ich, ernst nehmen. Und das, was Hannah Arendt nicht kannte, sind dann halt diese neuen Figuren des Bullshitters. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Amtszeit Trump, 2016 folgend. Der hatte einen Berater, nannte sich Steve Bannon. Den gibt es immer noch, der ist auch immer noch politisch aktiv, aber nicht mehr in dem ganz, ganz engen Trump-Umfeld. Aber Bannon hatte das eigentlich auf den Punkt gebracht. Er hatte in seinem damaligen Kampf gegen die traditionellen Medien, hat Bannon gesagt, lass uns das mediale Feld mit Scheiße fluten. Dann weiß niemand mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch, sondern wir hauen einfach so viele Nachrichten, deren Wahrheitsgehalt vollkommen beliebig ist. Also es ist eine Menge Unsinn bei, es ist ein Brei von vielleicht Tatsachen, ein Brei von Unwahrheiten und irgendwie Dingen, die vielleicht nur so Meinungsäußerungen sind. Wenn ich davon genügend Nachrichten in ein Netzwerk puste, dann ist die Destabilisierung, die Verunsicherung maximal. Diese Konzepte und diese Diskursverschiebung haben einen massiven Effekt durch die sozialen Medien, durch die digitalen Medien erhalten. Das heißt, der Wirkmechanismus ist um einen Faktor viel, viel größer, als wir das in klassischen Medien kennen. Es gab durchaus auch Leute, die bei ähnlichen Vorträgen gesagt haben, naja, aber dieser Zerfall in Blasen, hatten wir das denn nicht eigentlich in den 20er Jahren, letztes Jahrhundert auch schon? Ganz viele kommunistische Splitterparteien hatten alle ihre eigene Zeitung, könnte man auch übersetzen, die haben auch ihre eigenen Wahrheiten gehabt. Meine Anmerkung dazu wäre, ist, dass der Überlapp der verschiedenen Sichtweisen von Welt deutlich größer ist, als das, was jetzt gerade passiert über den immer enger werdenden Einschluss. Ich werde mit meinem Anliegen so genau vermessen, dass ich auch nur noch Nachrichten genau darauf spezialisiert bekomme. Ich versuche dem Algorithmus aber auch sozusagen das abzuringen, die Reichweite maximiert abzuringen und stelle mich sozusagen darauf ein, schreibe in einer Form, die den Algorithmus sozusagen begünstigt, mir höhere Reichweite zu geben. Dieses Wechselspiel, finde ich, hatten wir in den klassischen Medien nicht. Das heißt, der Effekt ist deutlich größer. Ich gebe zu, das ist nichts Neues, sondern wir müssen gucken, welche von den nicht neuen Wirkmechanismen sind jetzt so dominant, dass sie vielleicht das Zeug haben, Gesellschaft viel stärker zu zersetzen, als das früher möglich war. Ich würde sagen, der historische Faschismus, dem war es nicht egal, was die neue Wahrheit sein soll, sondern da war es die monströse Lüge, die tatsächlich die neue Erzählung sein sollte, auf die alle fliegen, auf die sozusagen alle stehen. Deswegen würde ich sagen, meine Konzeption von Bullshit, mir ist total egal, welchen Wahrheitsgehalt das hat, was ich gerade erzähle, die ist nochmal unterschiedlich. Aber vielleicht kommen wir dem noch näher, dieser Fragestellung. Es sind die sozialpolitischen Bedingungen, die dafür sorgen, ob sowas durchgeht oder nicht. Was ich also jetzt behaupte, ist, dass dieses Zersetzen einer gemeinsamen Tatsachen- oder Wissensbasis, dass das tatsächlich Auswirkungen hat, auch auf unser politisches Handeln. Also gehen wir in einen Blindflug oder nicht? Haben wir die Möglichkeit, gemeinsam irgendwie eine Grundlage zu finden, auf der diskutiert werden kann? Oder fällt uns das zunehmend schwieriger? Niemand hier im Raum wird, glaube ich, denken, dass das Auftauchen von virtuellen Fakes irgendwie in der Virtualität bleibt, egal ob wir die Fälle in Corona, irgendwelche Fake News oder halt auch im Wahlkampf in den USA oder eben auch die Southport-Hetze in UK letzten Jahres sehen. Natürlich haben diese Auswirkungen einer massiven Hetze im Netz, Falscherzählungen haben auch in der realen Welt, in der physischen Welt Auswirkungen. Das überspringe ich. Wenn wir ganz kurz noch verbleiben bei dem, was so langweilig ist, weil wir die sozialen Netze ja alle schon irgendwie lange beobachten, dann würde ich noch zwei Anmerkungen machen zu dem, wie sich die Netze im letzten Jahr verändert haben. Nämlich ein bisschen umgeschaltet worden von einem Moderationsteam, was sowohl Insta, Facebook, TikTok und Co. alle engagiert haben, um den gröbsten Unfug rauszufiltern. Massive Falschdarstellungen, die vielleicht das Zeug dazu haben, wie in Myanmar, antimuslimische Hetze sorgt dafür, dass es tatsächlich auch einen Mob gibt, der durch die Dörfer zieht und versucht, Leute umzubringen. Um sowas rauszufiltern, gab es früher Moderationsteam. Jetzt wird versucht, auf KI zu setzen. Das heißt, irgendwie soll der Algorithmus selber rausfinden, ohne einen wirklichen Faktencheck vornehmen zu können, soll er rausfinden, welche Erzählungen Unsinn sein könnten. Und man sagt, was natürlich ökonomisch relativ einfach und angenehm ist, man sagt, die Nutzerinnen selber sollen sozusagen Moderationsteam sein. Das heißt, Nutzerinnen, deren Verhalten man schon lange beobachtet hat, können sich eintragen lassen als sogenannte berechtigte Nutzer, die dann auch Unsinn rausfiltern. Die markieren das und wenn es mehrere Nutzerinnen gibt, die das ebenfalls für Unsinn halten, dann wird die Reichweite von irgendeiner Nachricht entweder runtergedimmt oder sie wird komplett gelöscht. Diese Community Notes, nennt sich dieses Verfahren, funktioniert nicht. Funktioniert besonders schlecht und das hat ein bisschen was damit zu tun. Leute, die in diesen Gruppen aktiv sind, haben gesagt, we are so polarized that nobody can agree anymore. Also wir sind so polarisiert, dass selbst in diesen Moderationsteams, diesen Nutzerinnen-Moderationsteams, auch keine Einheitlichkeit mehr darüber, keine Verständigung darüber gelingt, ob jetzt eine Nachricht Unsinn ist oder nicht. Also das heißt, die Spaltung und die Polarisierung im Netz hat so weit sozusagen dazu geführt, dass die Diskussionsbasis schwierig geworden ist, dass auch dieses Selbstkorrekturverfahren nicht mehr funktioniert. Ein weiteres Problem, was wir auch als Linksradikale nicht verschweigen können, ist natürlich auch die Zensur, sogenanntes Overblocking. Das heißt, Nachrichten, die irgendwie vom Algorithmus erkannt werden als politisch problematisch, die werden entweder runtergedimmt in der Reichweite oder ganz gelöscht. So auch einem queeren Theaterprojekt in Hamburg, die bislang immer ihre politische Werbung auch über Facebook und Insta und so geschaltet haben. Denen ist jetzt ab diesem Jahr es verboten worden, überhaupt diese Netzwerke zu nutzen, weil mittlerweile queer Diversität und zwar nicht mehr so angesagt ist, wie Herr Mark Zuckerberg ja selber auch mitgeteilt hat. Maskuline Aggressivität soll auch in den Unternehmen, auch in seinem Unternehmen, wieder zum Standard gehören. Und deswegen möchte man einige politische Themen, will man gar nicht mehr unbedingt in der eigenen Kommunikationsplattform so prononciert darbieten. Also es gibt sowas wie Zensur in einem Sinne, wo man sagen würde, na gut, aber was ist denn daran politisch verwerflich? Bla bla bla. Das liegt also nahe, dass man solche Filter dafür missbrauchen kann. Und dann kommen wir zum ganz schwierigen Problem, was wir heute Abend nicht lösen. Was ist denn überhaupt für Wahrheit? Und ich würde mit einer sehr pragmatischen Definition von Wahrheit vielleicht umgehen. Also Realität ist das, was immer noch nicht weggeht, auch wenn ich aufhöre, daran zu glauben. Ja, das macht zumindest einiges, was Verschwörung oder so angeht, macht es dann deutlich. Tatsächlich gibt es auch nicht nur Bullshitting im rechten Umfeld, sondern es gibt es auch im linken Umfeld. Im rechten Umfeld ist es relativ deutlich, dass versucht wird, Wahrheiten sehr, sehr schlicht und schemenhaft zu machen, sich sozusagen immer auf ganz, ganz einfache Dinge, also eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zu reduzieren. Bei Linken ist es relativ oft, dass sie das Gegenteilige machen und die Faktenlage zu einem Thema als so nebulös darstellen, dass es sich eigentlich gar nicht erlauben würde, ein Urteil zu einem Thema abzugeben. Also Bullshitting ist tatsächlich ein Problem auf beiden Seiten, auch wenn es tatsächlich stärker rechts genutzt wird. Okay, also wir haben bei den sozialen Medien, müssen wir in irgendeiner Form damit umgehen, dass es eine Form von Löschung gibt. Wir müssen natürlich anerkennen, wenn einfach jeder Unsinn im Netz stehen bleiben kann, dann gibt es Wirkmächtigkeit auch im realen Dasein. Das kann keiner wollen. Jetzt ist klar, niemand möchte Orwell-mäßig ein Wahrheitsministerium, keine staatliche Institution wird sich dazu aufschwingen dürfen, oder würden wir nicht zustimmen, klar. Gibt es irgendeinen zivilgesellschaftlichen Akteur, dem wir das zumuten, wird auch schwierig. Ich glaube, ich ziehe mich aus der Affäre, dass meine Kritik an den sozialen Medien so weit geht, dass ich deren Abschaltung fordere und nicht deren Zensur in irgendeiner politisch angenehmeren und vielleicht irgendwie demokratischeren Weise. Also man kann sich vortrefflich darüber streiten, welche Form von Zensur notwendig sein soll. Ich würde allerdings, wenn wir jetzt gleich sehen, wie sich ChatGPT in dieses Ökosystem von sozialen Medien noch einbringt, komme ich hinterher zu dem Schluss, das ist nicht verantwortbar. Im Sinne des Gemeinwohls müssten soziale Medien abgeschaltet werden. Bevor ihr das gutieren könnt, ob das sinnvoll ist oder Quatsch, würde ich erstmal noch kurz, eben ohne jetzt mathematisch zu erzählen, was große Sprachmodelle sind, die politische Wirkweise, zwei Wirkungskanäle von ChatGPT würde ich gerne noch erzählen. Wir alle kennen das Problem des Halluzinierens von ChatGPT. Ein Beispiel, womit ich starten würde, ist ein norwegischer Mensch, der den Fehler gemacht hat, sich nicht selbst zu googeln, sondern sich zu ChatGPT. Also was weiß ChatGPT über mich? Gibt seinen Namen ein und kriegt einen gefällig lesbaren, selbstkonsistenten Text, dass er, tragischer Fall, nämlich ein Familienvater, der zwei seiner drei Kinder umgebracht hat und dafür 21 Jahre im Knast verbracht hat und so weiter und so fort. Alles Unsinn, außer der Name und der Wohnort. Das ist natürlich besonders misslich. Die stimmen in diesem Posting. Deswegen hat das natürlich harte soziale Konsequenzen gehabt. Der Rest stimmt nicht. Ja, also er hat niemanden umgebracht, nachweislich. Es gab auch kein Verfahren, was sozusagen ganz Norwegen nochmal in Aufruhr gebracht hat, um die Frage, wie man jetzt mit der komplexen Familiendynamik von mentalen Krankheiten umgeht und so weiter und so fort. Das alles steht in diesem Text und ist blanker Unsinn. Woran liegt das? Die großen Sprachmodelle, ChatGPT, aber auch die anderen, die von Google, von Meta und Co., sind halt keine Wissensmodelle, sondern Sprachmodelle. Sie versuchen also eigentlich nur, über Wortähnlichkeiten Sinnzusammenhänge darzustellen, ohne aber irgendetwas zu begreifen von einem Text. Also, simples Beispiel. ChatGPT weiß nicht, dass ein Wald eine Ansammlung von Bäumen sein könnte, sondern ChatGPT kriegt nur mit, dass über hunderte von Millionen Texten, die es zum Trainieren bekommen hat, das Wort Wald und das Wort Baum in relativer Nähe zueinander stehen. Da werden tatsächlich Abstandsmessungen gemacht. Wie viele Worte liegen da noch zwischen? Also gibt es eine Nähe von Wald und Baum. Und dieses Lernen reicht aus, um ganz gefällige Texte zu schreiben, die aber nichts mit semantischem Verständnis zu tun haben. Also auch nach einer Milliarde von Texten weiß ChatGPT immer noch nicht, dass ein Wald sowas wie eine Ansammlung von Bäumen sein könnte, sondern es schreibt es, ohne ein Verständnis zu haben. Also das Imitieren von Wissen, das Imitieren von Verständnis klappt ganz gut, in dem Sinne, dass das sich gut liest, aber wir alle kennen natürlich viele, viele Situationen, wo Unfug, und um jetzt Bezug zu nehmen auf den ersten Teil des Vortrags, das ist klassischer Bullshit. Wenn ich mich nicht drum schere, ob eine Sache stimmt oder nicht stimmt, dann ist das Bullshit. Also ist ein ChatGPT ist ein klassischer Bullshit-Generator. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob etwas der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich schreibe es aber. Und in dem Sinne ist dieses Halluzinieren, Psychologinnen sagen eher Konfabulieren, beides ist mir eigentlich zu nah am Menschen, weil dann natürlich, es wird einfach Bullshit produziert, ist meine Sicht der Dinge. Das sagen auch ganz viele Übersetzer, die mit KI arbeiten, dass sie oft nur was zusammen fantasieren, wenn sie nicht genau wissen, genau. Was sie sagen. Genau, das ist ein großer Unterschied zu den alten Übersetzungsprogrammen, die durchaus auch künstlich intelligent waren, aber nicht die Sprachmodelle genutzt haben. Wenn ihr ChatGPT und andere Programme nutzt zum Übersetzen, dann kann auf einmal einen Textabschnitt entstehen, den es im Originaltext nie gegeben hat. Der taucht aber deswegen auf, weil in vielen, vielen anderen Texten gab es eine hohe Ähnlichkeit, sodass auch ein zusätzlicher Passus vielleicht mal auftaucht. Ich mache mal ein Beispiel aus der Medizin. Alkoholsucht taucht in ganz, ganz vielen Arztbefunden, Ärztinnenbefunden, taucht ganz häufig zusammen mit Tabakmissbrauch, bla bla bla auf. Jetzt passiert es ganz häufig, dass Ärztinnen und Ärzte, ich mache die Geschichte kurz, weil das so häufig gemeinsam auftaucht und ChatGPT nichts anderes ist als ein statistischer Papagei, also Dinge, die sehr häufig passieren, werden auch häufiger im eigenen Text sozusagen zur Generation von Text, zum Erzeugen von Text benutzt, kommt es vor, dass auf einmal in einem Arztbrief steht, dass der starke Tabakkonsum für diese und jene Krankheit mitverantwortlich gemacht werden kann, obwohl der Mensch gar nicht raucht. Ja, also es hat nirgendwo in dem Arztbefund oder in der Diagnose irgendwo mal das Rauchen Platz gefunden, sondern nur der Alkoholmissbrauch. Und der ist aber so ähnlich und taucht so häufig auf, zusammen mit dem Tabakmissbrauch. Also taucht es im Text mit auf. Das ist Konfabulieren, das ist Halluzinieren. ChatGPT hat aber noch eine andere Weise und die ist für uns vielleicht politisch von größerer Wirkung. Und das hat was mit dem, ich hätte beinahe gesagt, das Wesen, das ist natürlich auch viel zu menschlich, das hat was mit der Funktionsweise von maschinellem Lernen zu tun. Denn hinter ChatGPT, hinter diesen großen Sprachmodellen, steht sowas wie maschinelles Lernen. Da werden Muster erkannt aus diesen Trainingstexten. Und was all diesen Mustererkennungen, auch wenn wir Bilderkennungen uns angucken, was denen gemein ist, das, was häufig auftaucht, wird sogar nicht nur reproduziert, Hegemonie wird nicht nur reproduziert, sondern verstärkt. Dinge, die im Randbereich passieren, eher seltenere Fälle, werden eher unterdrückt, während der Normfall wird auch noch verstärkt. Und diese Art von Hegemonieverstärkung hat auch politische Auswirkungen. Wenn wir uns das mal auf einer politischen Skala angucken würden, dann würde aber jetzt hier symmetrisch sowohl rechts als auch links randständige Meinungen, Positionen, würden beide erstmal bei einer Abfrage, hallo ChatGPT, was weißt du über die über den Bürgerkrieg, dann würden historische Interpretationen, die nicht so geläufig sind, würden da sicherlich nicht auftauchen oder eher um sowas wie eine gewisse Ausgewogenheit darzustellen, kommt häufig bei ChatGPT, so im letzten Kapitel kommt dann noch sowas wie, ja, einige Historikerinnen sehen das folgendermaßen, aber viel, viel stärker unterrepräsentiert gegenüber der sehr breit ausgewalzten Hegemonie, also der hauptsächlichen Meinung. Das würde erstmal sagen, na gut, der Mainstream wird verstärkt. Wo ist da das politische Problem? Wenn wir uns erinnern, dass es eine starke Verzerrung in den sozialen Medien gab, wo wir gesehen haben, Hass, Hetze, Fake, Reichweitenverstärkung um Faktor 1000, Ausbreitungsgeschwindigkeit Faktor 6 höher. Wenn wir uns daran erinnern und jetzt feststellen, ChatGPT wirkt ja nicht im Vakuum, sondern ChatGPT pustet Texte raus, die andere Leute per Copy and Paste dann in den sozialen Medien wieder unterbringen. ChatGPT lernt auch aus den sozialen Medien. Also haben wir so ein sich selbst verstärkendes Ökosystem, dass der Rechts- oder die Rechtsdrift der sozialen Medien über die nächste Generation Trainingstexte dazu führen wird, dass wir sehr wohl eine Verstärkung des Mainstreams haben, aber mit einer kleinen Rechtsdrift. Also raus aus der Mitte, links wird stärker unterdrückt als rechts. Nachvollziehbar. Ich glaube, ich muss das nochmal kurz erzählen für die Leute, die große Sprachmodelle noch so gar nicht kennen, wie das mit dem Trainingsablauf und dem Niederschlag der Trainingstexte in den Apparat funktioniert. Es ist viel zu aufwendig, ein großes Sprachmodell wie ChatGPT im Dauerbetrieb lernen zu lassen. Also nicht alles, was wir kommunizieren bei ChatGPT, findet sofort eine Stunde später schon einen Niederschlag in dem, was ChatGPT in Zukunft für Texte produzieren wird, sondern dieser Trainingslauf ist energetisch so aufwendig, das können wir heute nicht alles diskutieren, was die ökologischen Konsequenzen dieser enorm aufwendigen Rechenzentren sind, um diesen Trainingsbetrieb zu machen. Aber das findet nur alle 3-4 Monate ungefähr statt, dass ein Update passiert, das heißt Wissen, Alltagswissen, dann auch einen Niederschlag findet in diesen Sprachmodellen. konnten Leute gerade in dem Punkt, als ChatGPT 2022 neu aufkam, gut nachvollziehen, weil den Ukraine-Krieg, den neueren Ukraine-Krieg, kannte ChatGPT noch nicht. Deswegen tauchte der irgendwie nicht auf. Aber daran kann man so ein bisschen diesen Lag, diesen Wissens- oder Informations-, Wissensimitations-Lag, den kann man nachvollziehen. Aber wenn diese Daten, und mittlerweile ist es so, dass die Sprachmodelle immer größer werden, ein immer größer werdendes Sprachmodell braucht tatsächlich auch immer mehr Daten, um es vernünftig trainieren zu können, damit möglichst wenig Unsinn produziert wird. Dadurch, dass fast schon alle digital verfügbaren Daten für den Trainingslauf der kleineren Modelle verbraucht wurden, gibt es jetzt einen Effekt, dass findige Ingenieurinnen auf die Idee kommen, lass uns doch die neuen, immer größer werdenden Sprachmodelle auch mit synthetischen Daten trainieren. Also mit dem, was ChatGPT selber rausgepustet hat, wollen wir das nicht nehmen, auch für das Training des nächstgrößeren Modells der gleichen Sorte, also auch ChatGPT. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen weird für Nichtwissenschaftler. Das sorgt tatsächlich für so eine Art Selbstverdauungsstörung. Also, wenn ich zu viele synthetische Daten habe, mit denen ich dann wieder das Sprachmodell trainiere, dann wird dieses Hegemonieverstärken, also dieses Mainstream, wird überproportional vertreten in den Daten. Das verstärkt sich noch weiter und die Qualität der Daten wird schlechter. Also, deswegen ist es zum Beispiel erklärbar, es kommt ein neues Modell auf den Markt und die Leute stellen fest, huch, ChatGPT-5 produziert deutlich mehr Unsinn als die Vorgängerversion. Ja, sowas kann passieren. Und ein Sam Altman, Chef von OpenAI, die dieses Produkt vertreiben, der wird dann natürlich sagen, hier muss noch nachjustiert werden und so weiter und so fort. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wer ist denn vielleicht verantwortlich dafür, welche Sichten von Wahrheit durch solche Sprachmodelle auch repräsentiert werden und welche nicht? Wir haben also nicht nur den Trainingsprozess, der diesen Effekt des Mainstream-Verstärkens mit sich bringt, sondern wir haben noch zusätzlich sowas wie die Auswahl, welche Daten werden denn als Trainingsdaten herangezogen. Da ist mittlerweile eigentlich der Filter sehr, sehr gering. Es werden fast alles, was irgendwie verfügbar ist, wird herangezogen. Aber in welcher Wertigkeit, das ist schon noch von Bedeutung. Und es gibt noch einen dritten Punkt, an dem justiert wird, das ist der Output. Wenn der Output zu absurd ist, zu viel Halluzination, dann wird da thematisch ebenfalls korrigiert. Das Eingangsbeispiel von dem armen norwegischen Menschen, der da so viel Unsinn über sich lesen musste, das hat natürlich dazu geführt, dass in seinem Einzelfall der Output einfach untersagt wurde. Also ChatGPT weiß angeblich nichts mehr über diesen Menschen, obwohl es eigentlich genau diesen Output produzieren würde. Der wurde dann einfach weggedrückt. Und von diesen Einzelfällen, die nicht so gut funktionieren, gibt es hunderte von Millionen. Also ihr werdet alle darüber stolpern, wenn ihr diese quatschigen Modelle benutzt, dass ihr über Unsinnigkeiten, teilweise schwer zu entdecken, stolpert. Also, was wir also vielleicht nochmal politisch daraus ziehen können, ist, es gibt eine Ungleichheitsverstärkung bei der Nutzung dieser Modelle. Die Leute, die sehr viel Kontextwissen haben, können das vielleicht mit Vorteil für sich einsetzen. Andere Leute, die wenig über ein Gebiet wissen und ChatGPT mal fragen, was denn da vielleicht drüber zu schreiben wäre und dann mit Copy und Paste vielleicht einfach alles einfach übernehmen, die fallen auf die Nase. Denn natürlich, wenn ich Texte von ChatGPT schreiben lasse, das liest sich sehr gefällig. Da kommen dann Referenzen von wissenschaftlichen Publikationen. Das klingt ganz gut. Die Person, die da angeblich was geschrieben hat, die gibt es auch. Aber die hat diesen Artikel, dieses Buch nie geschrieben. Ja, also Obacht, man kann relativ schnell auf die Nase fallen. Das ist aber nicht wichtig für uns, sondern für uns ist eher diese Ungleichheit. Die Wissende hat vielleicht eine Zeitersparnis. Der Nichtwissende fällt auf die Nase. Das ist politisch vielleicht eher von Bedeutung. Zweiter Punkt, und dann höre ich auch auf, wie ChatGPT sozusagen im Inneren funktioniert oder wirkt. Der zweite Punkt, der wesentlich ist für den politischen Diskurs, ist, ChatGPT entkontextualisiert, reißt Dinge aus dem Kontext raus. Früher war es so, dass für uns, die wir uns vielleicht für den Diskurs rechter Medien interessiert haben und das genauer analysiert haben, um das auch für den antifaschistischen Kampf zu nutzen, dass es für uns immer relativ leicht war, Bullshit zu erkennen, davon abhängig, aus welchen Ecken des Netzes das kam. Also ich kann in verschiedenen Foren, typisches eher rechtes Forum, zumindest von vielen Rechten genutzt, 4chan, kommt aus einer Anfangszeit eigentlich von Kommunikationsnetzwerken. Wenn ich dort verschiedene Autorinnen hatte, konnte ich relativ schnell zuordnen, oh, mit Vorsicht zu genießen, hier muss man auf jeden Fall gegenchecken, das könnte grober Unfug sein. Dadurch, dass jetzt von dem Staubsauger ChatGPT alles, was an Trainingsdaten irgendwo im Netz verfügbar ist, einfach herangezogen wird, verquirlt wird und mir dann in einer Mischmasch, in einem statistischen Misch als Antwort präsentiert wird, kann ich nicht mehr zuordnen, ob dieses Faktum eher aus einer Ecke kam, naja, dessen Sinnhaftigkeit ich anzweifeln würde, sondern ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, Miss- oder Desinformation über den Kontext sozusagen zu orten. Das ist natürlich in dem Moment, wo ich also mit Wirkmacht, Leute, die also sehr, sehr starke Reichweiten haben, auch einen Donald Trump, der während der Corona-Zeit gesagt hat, ist doch alles kein Problem, lass mal Desinfektionsmittel trinken, dann kriegen wir das Problem schon in den Griff. Dadurch, dass ein Präsident eine hohe Reichweite hat, kriege ich dann auf einmal Unsinn, sehr prominent, auch noch verstärkt durch ChatGPT, durch den Mainstream-Verstärker ChatGPT. Und ich kriege das relativ schlecht eingefangen, um das als Desinformation zu markieren und wieder aus den Köpfen rauszubekommen. Okay. Wenn wir uns jetzt angucken, wie ChatGPT also wechselwirkt wie mit den sozialen Medien, dann müssen wir jetzt vielleicht nochmal eine Neubewertung der sozialen Medien vornehmen. Einige Leute sagen, okay, mit ein bisschen mehr Medienkompetenz lässt sich auch dieses Ungleichgewicht, Rechtsdrift, Unsinn wird stark verstärkt und so weiter und so fort, lässt sich vielleicht in den Griff kriegen. Da würde ich entgegnen, ja, aber nur in einer Richtung oder in einer Wirkungsweise, nämlich bei der Informationsbeschaffung. Wenn es uns gelingt, es zum Standard werden zu lassen, dass wir Dinge versuchen, über mehrere Quellen gegenzuchecken, das, was vielleicht journalistischer Standard ist, dann könnte man auf der Ebene den Schwierigkeiten von Fake, Miss und Desinformation ein bisschen begegnen. Der Schwierigkeit, dass unser Debattenraum in einzelne abgeschlossene und hochpolarisierte Blasen zerfällt, dem werde ich darum auf keinen Fall beikommen, ist meine Meinung. Denn egal, wie schlau ich zu glauben zu sein, wird es mir nicht gelingen, dass wenn ich frontal angegriffen werde, dass ich sage, okay, da lohnt sich jetzt nicht drauf zu entgegnen, da steige ich nicht ein. Das ist eine Geschichte, die läuft hochgetriggert eher auf einer psychologischen Ebene ab und da nutzt es mir überhaupt nichts, dass ich die Wirkmechanismen des Netzes zu kennen vorgebe, sondern dann werde ich hart einsteigen. Ganz kurzer Nebeneffekt, bei diesen ganzen sozialen Netzwerken, ja, da sind relativ viele Informatikerinnen, ja, aber da sind deutlich mehr Psychologinnen am Start, die versuchen, die Trigger, so, also dieses Endorphin-Belohnungssystem so fein zu tunen, dass es mir auf jeden Fall schwerfällt zu sagen, okay, da reagiere ich gar nicht drauf, sondern ich werde relativ schnell in diese Debattendynamik reingesogen und es wird mir schwerfallen, auf Hass, Hetze und Fake nicht zu reagieren. Erster Kommentar. Zweiter Kommentar. Es gab aus dem Fridays for Future Spektrum gab es mal einen lustigen Vorschlag. Lass uns doch dieser Rechtslastigkeit im Netz, dass da also die Propagation von Nachrichten viel stärker funktioniert und viel höhere Reichweiten zu erzielen sind, lass uns das doch konterkarieren, indem wir die Netze, die Plattformen massenhaft mit progressivem Content fluten. Nette Idee, aber es gibt überhaupt kein Platzproblem im Internet. Also ich kann ganz, ganz viel noch an Informationen daneben setzen. Das wird aber den Unsinn, der so hohe Reichweiten produziert und erzielt, wird das nicht stören. Also die Idee, die wir vielleicht bei einem irgendwie limitierten Medium haben, lass uns doch viel Sinnhaftes in die Netze reinboosten. Das macht nicht so viel. Das wird weniger Reichweite erzielen. Das heißt, wir müssten schon, wenn wir das ernst nehmen, um den Faktor 1000 mehr Sinnhaftes produzieren als Unsinn, der sich so viel stärker verbreitet. Das heißt, das, was so ein bisschen das Ziel, die Zielsetzung war, ein organisches Wachstum soll sozusagen die orchestrierten AfD-Auftritte unter sich begraben. Das bezweifle ich und es hat sich leider auch nicht eingestellt. Also ist eine nette Idee, aber so funktioniert Kommunikationsplattform im Zeitalter sozialer Medien nicht. Und jetzt könnten wir alle, die wir sagen, ich habe mit sozialen Medien gar nicht so viel zu tun, was erzählt er da eigentlich? Finde ich sehr speziell, ist doch eher für Leute, die den ganzen Tag auf Insta und TikTok abhängen. Nee, leider nicht. Also es wäre schön, wenn wir, die wir vielleicht, also ich habe mit sozialen Medien, außer jetzt das zu beforschen, habe ich nichts am Hut, aber dadurch, dass es die nicht leugnbare Triggerfunktion für die auch klassische Nachrichtenwelt, egal ob online oder print, dadurch, dass es diese Triggerfunktion gibt, ist also das Ungleichgewicht innerhalb der sozialen Medien auf keinen Fall für uns zu ignorieren. Das heißt, die Plattform X zum Beispiel, ehemals Twitter, hat sich, obwohl sie gar nicht die stärkste Plattform gibt, was die Anzahl der Nutzerinnen angeht, hat sich als das politische Sprachrohr entwickelt. Und alle Medien nutzen eigentlich das, was relativ zeitnah auf X passiert, um damit auch sozusagen ihre Dominanzen für die Tagesreportagen irgendwie abzugleichen, nutzen dies. Das heißt, die Ungleichgewichtigkeit, die wir in den sozialen Medien finden, hat auf jeden Fall einen immer größer werdenden Einfluss auch auf die klassischen Medien, die wir vielleicht als Oldies, nehme ich mal für mich in Anspruch, eher konsumieren. Ich mache ein Beispiel, was noch vielleicht ein bisschen dramatischer klingt. Diese ungleichen politischen Bedingungen von Informationsweitergabe und Informationsbeschaffung ist ja ein großer Teil auch der politischen Willensbildung. Das heißt, das kann man nicht einfach komplett ignorieren. Diese ungleichen Bedingungen würden wir in einer analogen Welt niemals dulden. Ein Beispiel. Es gibt einen heftigen Übergriff, vielleicht auf eine Geflüchtetenunterkunft. Es kommen Menschen zu Schaden. Bei euch, keine Ahnung, hier auf dem Hermannplatz kommen einige 10.000 Leute zusammen und diskutieren, also zivilgesellschaftliche Akteure, ihr als Antifas, als sonst wie Aktive, macht euch auch Gedanken, ja, entscheidet euch auch hinzugehen, um vielleicht den reformistischen Meinungen was entgegenzuhalten. Egal, auf jeden Fall vor Ort stellt sich heraus, dass diejenigen, die Anlage betreiben, dass das eher so Leute aus dem AfD-Spektrum sind. Und die geben nicht allen das Mikrofon. Das heißt, wir haben eine politische Ungleichsituation. Einige Leute dürfen verstärkt reden, andere nicht. Bei 30.000 Leuten auf dem Platz ist das vielleicht, kann man sich hinstellen. Was macht ihr? Also A, irgendjemand rennt los, holt noch ein altes Schronz-Mega und man versucht wenigstens die ersten 10 Reihen mit seiner Meinung noch zu beschallen. Und nimmt in Kauf, dass es das Ungleichgewicht gibt. Rechte Meinungen werden verstärkt über die Anlage, alle 30.000 können es hören. Unsere Haltung wird vielleicht nur von einigen hundert maximal gehört. B, ihr fühlt euch politisch stark genug, um diese hanebüchenen Bedingungen nicht zu akzeptieren. Ihr stürmt die Bühne und nehmt euch das Mikrofon und besorgt euch sozusagen die Reichweite unter den gleichen Bedingungen. Ist das aus politischen Mehrheitsverhältnissen nicht möglich, wird es vielleicht schwierig. Vielleicht bleibt dann noch C zu sagen, okay, wo hat die Anlage ihren Strom? Wir kappen das und schaffen dadurch gleiche Bedingungen, indem eine politische Meinung nicht so stark Gehör findet und eine andere nicht. Also, was ich mit diesem Beispiel für die analoge Welt deutlich machen will, ist, niemand von uns würde so eine eklatante Ungleichgewichtigkeit der politischen Repräsentanz in dem Medium hier auf dem Platz akzeptieren. Alle würden das zu einem Skandal mindestens hochschaukeln. Einige Leute würden hoffentlich handeln und diesem Ungleichgewicht sozusagen ein Ende bereiten. In der digitalen Welt haben wir uns alle daran gewöhnt, dieses Ungleichgewicht hinzunehmen und denken so, naja gut, das ist dann halt jetzt so ein bisschen mit der Zeit gehen. Das sind die Rahmenbedingungen, in denen man politisch aktiv sein müsste, auch unter Hinnahme dieses Ungleichgewichts. Also warum gibt es die sozialen Medien überhaupt noch? Der Schaden für die Gesellschaft ist meiner Meinung nach riesengroß. Ich finde das eines der stärksten politischen Probleme. Und ich würde sagen, wir werden jetzt gleich noch sehen, warum auch der feministische Kampf, sowohl der antifaschistische als auch die feministische Gegenbewegung müsste dort massiv intervenieren. Nochmal zur Erinnerung, Was war an den sozialen Medien wirklich das Problem? Warum kommt es zur Blasenbildung? Warum kommt es zu dieser unangenehmen Rechtsdrift? Es hatte tatsächlich mit einem zentralen Baustein zu tun. Und der kommt eher aus der Werbewelt und nennt sich Microtargeting. Also das Vermessen der Aktion, meiner Aktion auf der Plattform. Was sind meine Neigungen? Und das möglichst genaue Zuspielen von Informationen, von denen der Algorithmus glaubt, dass sie mich interessieren können. Das war das fundamentale Problem. Und um das Bild ein bisschen kompletter zu machen, sonst wird gleich jeder sagen, naja gut, aber du redest jetzt über X, du redest über TikTok und Insta und vielleicht auch noch für die Oldies unter uns von Facebook. Aber es gibt auch noch Mastodon, es gibt auch noch Blue Sky und so weiter. Was denn mit denen? Ja, wenn wir ein Netzwerk hätten, bei dem wir selber die Reichweitensteuerung beeinflussen können. Also das ist ja das, erreicht mich eine Nachricht auf den ersten 10 Positionen, dann wird sie mich auch wirklich erreichen. Wenn das von dem Algorithmus einsortiert wird, von diesem Ranking-Algorithmus, auf Platz 2000 so und so viel, dann werde ich soweit nicht runterscrollen. Also diese Reichweitensteuerung meines persönlichen Nachrichtenstroms, was ist auf welchem Platz, die ist das zentrale Problem. Jetzt kann man sagen, gut, aber Mastodon erlaubt es uns doch, dass wir dort die Filter, welche Form von, wollen wir es rein chronologisch haben, dann kriegen wir allen Müll, wollen wir es vielleicht ein bisschen filtern, dann das könnt ihr doch selber einstellen. Finde ich vollkommen gut und richtig und das wäre ein Kandidat für ein soziales Netzwerk, was dann vielleicht auch mehrheitstauglich sein könnte und ich bewusst so viel Konjunktiv, weil es gibt leider etwas, und das nennt sich den Netzwerkeffekt, dass das Netzwerk, was die höchste Funktion, also hat die höchste Funktionalität, bei der sich am meisten Nutzerinnen versammelt haben. Weil der Nutzen von so einem Netz, ich will mit allen aus dem Netz irgendwie kommunizieren können, auch wenn ich das nicht mit allen tue, der steigt natürlich, je größer die Nutzerinnenschaft ist. Das ist eindeutig und klar. Was ich damit aussagen will, ist, all die Versuche, wo sich Universitäten, politische, öffentliche Institutionen, Gruppierungen, die auch politisch sozusagen an der Basis von unten tätig sind, all die, die gesagt haben, wir gehen raus aus X. Wie können wir denn mit einem jetzt sogar sich als Fascho entpuppenden Elon Musk, wie können wir denn bei dem auch noch auf einem sozialen Netzwerk unterwegs sein? Ein Großteil davon ist leider wieder zurückgegangen, weil sie denn die Erfahrung gemacht haben, das ist zwar ganz schön, mit einem politischen Statement dort nicht mehr zu sein, aber die gähnende Leere der Kommunikation und irgendwie nicht mehr Teil eines Debattenprozesses zu sein, der nämlich weiterhin auf X funktioniert und dort auch eine journalistische Wahrnehmung erfährt und so weiter und so fort, das ist ein echtes Problem. Also wenn wir uns nachher Gedanken machen, wie wollen wir dem begegnen, dann reicht es nicht, nur eine theoretische Möglichkeit eines gut funktionierenden Algorithmus, wie Mastodon, also einer dezentralen, hat niemand sozusagen alle Daten, sondern es gibt einzelne Server, die dezentral zusammengeschaltet werden, bla bla bla. Das ist alles wunderbar, nur hat es keine politische Wirkmächtigkeit entfaltet. Wie wir die vielleicht erhöhen können oder andere Konzepte, darüber würde ich gerne mit euch im zweiten Teil diskutieren. Letzte Anmerkung noch zu all dem, was ich sozusagen über technologische Innovation, ich hatte vorhin schon von einer Ungleichheit gesprochen, nämlich die Ungleichheit bei ChatGPT. Leute, die Ahnung haben, können Sachen mit Vorteil nutzen, haben vielleicht sogar Zeitersparnis, weil sie den Text nicht selber schreiben müssen, aber sie haben die Fähigkeit, die 15 Seiten Text, die ChatGPT produziert hat, nochmal auf Richtigkeit zu überprüfen. Andere Leute, die den Quatsch glauben müssen, den ChatGPT produziert, die haben es deutlich schlechter, die fallen eventuell auf die Nase. Und diese Ungleichheit, die mit der Wirkungsdauer, also es wird eine technologische Innovation, entwickelt sich. Am Anfang steigt die Ungleichheit. Einige wenige können mit Vorteil, weil sie Zugriff auf Ressourcen haben, weil sie Zugriff auf Wissen haben, können sie eine Innovation nutzen. Und dann gibt es irgendwann einen Peakpoint und dann geht es wieder runter. Runter geht es der Theorie nach und Simon Kuznets, ein amerikanisch-russischer Ökonom, hatte diese Theorie damals aufgestellt. Runter geht es dann im Idealfall, weil dann das Wissen um eine technologische Innovation und deren Nutzbarkeit kollektiviert wurde, also im klassischen Sprech. Auch die Arbeiterinnenschaft hat dann, der Facharbeiter, die Facharbeiterin weiß, wie sie mit den neuen technologischen Vorzügen umgehen kann und kann das für sich nutzen. Nicht mehr nur diejenigen, die nah an der Innovationsquelle waren. So die Theorie. Tatsächlich sind wir meilenweit davon entfernt. Im Moment haben wir sowas wie so kurzfristige Innovationszyklen, dass wenn wir mit einer neuen Technologie konfrontiert sind und da sich langsam abzeichnet, dass sich die Nutzbarkeit vielleicht wirklich ein bisschen gesellschaftlich gleicher verteilt, spätestens da, meistens schon viel, viel früher, gibt es die nächste technologische Innovation. Und dieses Ungleichheit produzieren wirkt tatsächlich additiv und produziert immer mehr Ungleichheit. Wir kommen gar nicht mehr an den Punkt, wo sich wieder eher Gleichheit und Chancengleichheit herstellt. Das wollte ich nur anmerken für all diejenigen, die der klassischen Theorie anhängen und glauben, dass Technologie doch, je nachdem wer sie nutzt, auch die Ungleichheit wieder verringern kann. Da können wir gerne drüber diskutieren. Jetzt ganz kurz noch, wir müssen uns auch mit den politischen Akteuren, die hinter diesen Technologien stehen, beschäftigen. Und da sehen wir, das nehme ich jetzt kurz vorweg, bevor ich gleich auf all diese schrecklichen Menschen wie Elon Musk, J.D. Vance und so weiter zu sprechen komme, es gibt eine Tendenz, die ich tatsächlich mit der Abschaffung oder mit dem Hintersichlassen des Politischen gleichsetzen würde. Das Politische, was meiner Meinung nach vielleicht im Ursprünglichen dazu gedacht war, einen Aushandlungsprozess unterschiedlicher Standpunkte so zu managen, ist ein schlechtes Wort, so zu kultivieren, dass es eine Art von Prozess gibt, auch wenn wir sehr, sehr kritisch dem aktuellen demokratischen Zustand gegenüberstehen, also einen Gemeinwohlprozess gibt, in dem es eine Aushandlung gibt. Trotz unterschiedlicher Meinung kann es irgendwie eine Form von Aushandlung geben. Das wird mehr und mehr in Frage gestellt von denjenigen, die unter anderem auch die sozialen Netzwerke, auch die großen Sprachmodelle programmieren und weiter hüten. Weil deren Ideologie ist eher eine, die aus dem 18. Jahrhundert kommt. Und da hatte man zu Zeiten von Rousseau ein statistisches Vorbild. Wenn es möglich wäre, die Meinung, die persönliche Meinung eines jeden Einzelnen zu erfassen, was natürlich damals aus statistischen Gründen nicht ging, weil ich da immer nur sehr, sehr kleine Subgruppen sozusagen rausnehmen konnte und sagt, ach, vielleicht ist das ja repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Wenn es, und jetzt ist es technisch möglich, wenn ich das könnte, dann würde ich doch am liebsten eine Meinungsabfrage bei allen Individuen einzeln machen, ohne dass es vorher irgendeine Art von politischer Organisierung, Kommunikation oder sonst was gibt. Das heißt, so die damalige Sichtweise und sicherlich nicht unsere, die wir natürlich den politischen Aushandlungsprozess für essentiell sehen. Die unverfälschteste Meinung wäre die, die stattfindet, bevor eine gesellschaftliche Debatte irgendwo passiert. Also ich greife die Meinung ab, indem ich sozusagen Leute aus der Hüfte schießen lasse und sage, hier, was hältst du, Paragraph 218 abschaffen, ja, nein. Und dann ist deren Glaube, dass man damit sozusagen die repräsentativste darstellen. Und das ist so eine Art von einer Haltung, einer Ideologie, die sich in den rechten Kreisen, und leider sind die technologisch gerade sehr wirksam in den USA, das nennt sich algorithmisches Bevölkerungsmanagement. Ich versuche, Biopolitik zu betreiben, indem ich Zugriff auf die hochindividualisierten Meinungen der einzelnen Leute habe. Das habe ich natürlich durch das Befragen und genaue Vermessen deren Aktivitäten in den sozialen Netzen. Also kann ich damit sowas wie digitale Postdemokratie betreiben. Ich brauche diesen ganzen Schwachsinn, demokratischer Aushandlungsprozess brauche ich nicht mehr, sondern ich weiß, was die individualisierte, die hochgradig sozusagen vereinzelte Gesellschaft, was die als Summe aller Einzelmeinungen sozusagen denkt. Das ist ein bisschen das Vorbild, was wir jetzt sehen bei dem, was sich im letzten halben Jahr entwickelt hat. Und da gibt es leider auch ein paar historische Anleihen, auf die wir zurückgreifen müssen, um vielleicht Dinge einsortieren zu können, die ein bisschen crazy klingen, zumindest aus deutscher Sicht. Okay, wir haben alle mitbekommen, wie Elon Musk agiert hat. Unter den ersten 4,5, 5 Monaten der zweiten Amtszeit von Trump. Er hat diese Dodge, nannte sie sich, diese Effektivierungseinheit gegründet und hatte damit Zugriff auf hochsensible Daten, auf alle Finanzströme in den USA, die öffentlichen Institutionen erreichen und so weiter und so fort, und hat dafür gesorgt, dass an kritischen Stellen nicht nur Leute massenhaft entlassen wurden, sondern statt dieser Menschen an kritischen Prozessen eine KI eingesetzt wurde. Wenn das nicht möglich war, dann wurden zumindest enge Buddies an diese Position gesetzt, die den Prozess, ihn langfristig durch eine künstliche Intelligenz zu ersetzen, die dem offenstehen bzw. dieses Projekt weiter betreiben können. Das nenne ich den Staatsstreich von Trump und Elon Musk. Dessen Wirksamkeit ist jetzt auch nicht sozusagen über Bord geworfen, nur weil die beiden sich verkracht haben. Das werden wir gleich noch sehen. Fundamentale Streits haben nicht unbedingt dazu geführt, dass deren politische Agenda damit sozusagen negiert wurde, sondern tatsächlich lässt sich an den öffentlichen Institutionen nachvollziehen, dass der technologische Umstrukturierungsprozess, dass der weitergeht, auch ohne die Vorherrschaft jetzt von Musk, von dieser Effektivierungseinheit. Wir sehen in der Tech-Branche eine Transformation. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, wer der Kern dieser ideologischen Transformation ist, wer eher radikalisierter Verstärker ist und wer Mitläufer ist. Alle drei Gruppen wirken durch ihre massive Reichweite, wirken für diese Tech-Transformation tatsächlich verstärkend. Und wir haben für dieses, ich nenne es jetzt mal den Hype und die großen Sprachmodelle à la ChatGPT und Co., haben diesen Hype massiv befördert, also der Glaube, soziale Probleme einer Gesellschaft durch eine genügend ausgefuchste Technologie, in diesem Sinne jetzt die KI, auch lösen zu können. Diesen Art von, ich nenne es Solutionismus, also rein technische Lösung für eigentlich soziale Probleme an den Start zu bringen, da gab es tatsächlich einen Vorläufer vor etwa 100 Jahren. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es ähnlich eine Tendenz, die nannte sich Futurismus. Und das war eher eine Künstler-Avantgarde rund um Marinetti, der 1909 mal so ein Manifest geschrieben hat, warum es jetzt notwendig ist, um gesellschaftspolitisch weiterzukommen, das Recht des Stärkeren, die männliche Aggressivität der freien Lauf zu lassen und vor allem dem technologischen Streben keinerlei Begrenzungen, Hürden oder sozusagen in den Weg zu werfen. Solch eine Strömung, die das propagiert hat und eingefordert hat, hatte dann über diese Künstler-Avantgarde hinaus tatsächlich gesellschaftspolitisch eine breite Wirkung erzielt und hat tatsächlich auch für den italienischen Faschismus, als war es als Rückgriff, von großer Bedeutung. Das heißt, wir kennen das aus dem letzten Jahrhundert schon, dass es eine Strömung gibt, wo die Technologie als Hoffnungsschimmer für eine ansonsten stark krisenbehaftete gesellschaftliche Situation, wo das schon mal gut funktioniert hat und dass sich dort auch eher konservative Kreise darauf haben einlassen können. Bevor ich zu diesen wirklich weirden und etwas verrückten Sachen wie Transhumanismus, Altruismus, Langtermismus gehe, gucken wir uns nochmal ganz kurz die Akteure an. Ein paar davon kennt ihr alle. Es gibt aus meiner Sicht einen ideologischen Kern dieser neurechten Transformation, die stark technologiegetrieben ist. Also nicht allein technologisch, sie hat natürlich ein politisches Pendant, aber sie verstärkt den politischen Rechtstrend ungemein. Und da sehe ich im Zentrum tatsächlich Peter Thiel, den kennen fast alle, und Curtis Jarvin, den kennt fast keiner. Peter Thiel kennen wir alle, der hat sein Geld mit PayPal gemacht, war der erste Großinvestor für Facebook und so weiter. Also immer relativ nah mit seinen Antennen an den Technologien, die tatsächlich dann auch sehr, sehr viel Geld abgeworfen haben. Darüber hat er nicht nur ein eigenes persönliches Vermögen angehäuft, sondern hat sich eine Position im Silicon Valley erarbeitet, aus der heraus er eigentlich die Nummer eins ist bei der Vergabe von Hochrisikokapital, von Krediten für neue Startups. Ja, also Technologieunternehmen, die mit irgendeiner Idee um die Ecke kommen, so auch Palantir hat er mitgegründet, die hängen maßgeblich von Leuten wie Thiel ab, ob die genügend Startkapital bekommen, um dann irgendwann mal ein sogenanntes Einhorn zu werden, also die Milliardenumsatzgrenze auch zu überwinden. Thiel war schon immer ein rechter und religiös, sag ich mal, stark verankerter Ideologe. Thiel hat keinen Hehl daraus gemacht, dass Freiheit und Demokratie nicht vereinbar sind. Und er als freiheitsliebender Mensch also gesagt hat, Demokratie gehört auf jeden Fall abgeschafft. Und zusammen mit Curtis Jarvin, den kennen die meisten nicht, ist auch eher ein arbeitsloser Informatiker, aber mit Einfluss. Und zwar mit einem Einfluss, der jetzt so weit reicht, dass er mittlerweile in den USA von den Standardmedien zu Interviews eingeladen wird, nachdem er nämlich nach der Inauguration von Trump, zweite Amtszeit, jetzt im Januar, eingeladen wurde nach Washington als der Chefideologe, der für die neurechte Transformation sozusagen ursprünglich zeichnet. Also mittlerweile hat er die Anerkennung erfahren, die er schon früher gerne gehabt hätte. Und zusammen mit Peter Thiel haben sie einen Kandidaten 2016, damals noch in den Senatorwahlen in Ohio, haben sie J.D. Vance aufgebaut. J.D. Vance würde nicht existieren in seiner politischen, jetzt als Vizepräsident, wenn es nicht Thiel und Jarvin gegeben hätte. Woran liegt das? Ganz kurz noch zum ideologischen Bild von Curtis Jarvin. Also es ist schon eine bemerkenswerte Tatsache, dass der nach Washington zu einem Empfang von Trump eingeladen wird. Denn wir müssen zumindest ernst nehmen, dass Jarvin solche Dinge publiziert wie, es gibt auch eine humane Version des Genozids. Die Leute müssen nicht mehr umgebracht werden. Unproduktive Menschen können sehr wohl, und er nennt das virtualisiert werden, und er meint mit virtualisieren, in Isolation nehmen und in den digitalen Medien ein Dasein, was in irgendeiner Form keinen Schaden anrichtet und in irgendeiner Form vielleicht auch erträglich ist. Also kaltstellen im Sinne von haben keinen politischen Einfluss mehr, können der technologischen Innovation unserem, also aus seiner Sicht, unserem Zukunftsprojekt keinen Schaden mehr anrichten, weil sie sind ruhig gestellt, sie sind isoliert. Eine Art von digitaler Isolationshaft. Mit solchen Ideen eingeladen zu werden auf höchste politische Bühne ist tatsächlich schon ein Statement. Und das müssen wir ernst nehmen. Und wenn ich davon spreche, dass sich eine neurechte bis faschistoide Bewegung in den USA gerade sozusagen zusammenbraut, dann nehme ich das, was Thiel und Jarvin schreiben, sehr ernst. Weil es jetzt, und das ist neu, seit Januar diesen Jahres, tatsächlich politische Wirkmächtigkeit entfaltet, in der Person von J.D. Vance. Hatte ich schon gesagt, beide haben ihn aufgebaut. J.D. Vance, ideale Figur, eigentlich aus armen Verhältnissen kommt, drogenabhängiges Elternhaus und so weiter und so. Die ideale Identifikationsfigur eigentlich für die Arbeiterinnenschaft, weil das in dem eher universitären Spektrum aus der Riege von Trump überhaupt nicht abgedeckt war. J.D. Vance wurde von Thiel tatsächlich mit sehr, sehr viel Geld als der Hoffnungskandidat aufgebaut, sogar als Gegenkandidat eigentlich zu Trump. Die Leute, die sich daran erinnern, was dort publiziert wurde von J.D. Vance damals schon 2016, das war auch überhaupt nicht Trump-konform. Also J.D. Vance hat gesagt, Trump ist eigentlich eher die amerikanische Version von Hitler. Trump hat gesagt, J.D. Vance hat gesagt, Trump sei eine Art von kulturellem Heroin. Es war also sehr konfrontativ. Und jetzt ist er in einer Position, wo die beiden ihren Streit beigelegt haben. Und er ist der neue Vizepräsident, weil er als der Hoffnungskandidat gilt, der mehrere Dinge aufeinander vereint. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt. nicht nur die technologische Wirkmächtigkeit, also einer politischen Transformation hin zu etwas Rechtem, wo man Demokratie tatsächlich hinter sich lässt. Und beide, Thiel und Jarvin, die so ein bisschen die Chefideologen sind, denen schwebt eher sowas vor wie ein monarchisches System. Ja? Also eine Autokratie, in der derjenige, der der Macher ist, und es reicht auch tatsächlich, die männliche Form zu sprechen, weil beide sprechen sich dafür aus. Diversität, Gleichstellung und so weiter und so fort, ist alles woker Firlefanz. Derjenige, der am besten zu machen scheint, der soll auch das alleinige Recht haben. Also es ist keine Gleichverteilung mehr, also demokratische Prozesse sollen über Bord geworfen werden. Also einige Leute sprechen auch von einer Meritokratie. Also das heißt, derjenige, der sich was verdient hat, hat auch das Recht, ungehindert umsetzen zu dürfen. Und Minderleister, würde man im deutschen Diskurs sagen, mit Lindner, Leute, die weniger produktiv sind, sollen auch tatsächlich weniger politische Mitsprache haben. Das ist erklärtes Ziel. Und das Ganze hat noch eine religiöse Komponente, aber da wird es vielleicht wirklich schwierig, dass ihr mir noch weiter folgen möchtet. Denn das muss man anders bewerten. Hier in Deutschland hat eigentlich der Katholizismus, auch hier gibt es auch keine Evangelikalen, eigentlich hat die Kirche relativ abgedankt. Im politischen Dasein hat sie kaum noch eine Bedeutung. Das ist in den USA anders. Sowohl der Katholizismus als auch die Evangelikalen waren mitentscheidend für den Trump-Sieg und werden noch viel entscheidender sein für die Nachfolge von Trump, nämlich J.D. Vance, der sich als Katholik sozusagen, als tatsächlich als eine Erlöserfigur darstellt. Wenn jetzt Leute sich zuschalten in die Aufnahme dieses Podcasts, dann wird es wahrscheinlich klingen, als wären wir hier so eine Sektengemeinschaft. Wenn ich jetzt noch erzähle, was Elon Musk für Vorstellungen hat, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Ich erwähne ganz kurz, das waren ja sozusagen, nochmal zurück, die beiden Rechten. Thiel und Jarvin sehe ich als den ideologischen Kern. J.D. Vance und Elon Musk eher als die radikalisierten Verstärker dieser neurechten Bewegung. Denn Elon Musk war nicht immer der Fascho, den er jetzt abgibt. Er hat früher tatsächlich auch Joe Biden und Clinton gewählt. Er war tatsächlich im Silicon Valley erstmal eine politisch unauffällige Figur, die sich durchaus auch mit einem liberalen, wenn wir jetzt mal ganz gnädig sind, weit linksliberalen vielleicht Bild abgeben konnte, wenn die Geschäftsbedingungen stimmen. Das hat sich massiv gewendet. Selbst das Grundeinkommen hat er unterstützt eine Weile. Genau. Und jetzt mittlerweile, und das kann man jetzt nochmal an verschiedenen Kränkungsprozessen nachvollziehen, bei Corona wurden ihm da seine Unternehmen, sein Tesla-Ding zugemacht. Das fand er faschistisch und fing dann an. Aber das waren natürlich viel, viel mehr Kränkungen. Die erzähle ich jetzt alle nicht. Mir ist auch gar nicht wichtig, das macht das Feuilleton schon ganz gut, nachzuvollziehen, wie kommt ein weirdes Hirn zu welchen politischen Prozessen. Mir geht es eher darum, dass in der Gemeinschaft derjenigen, die sich vielleicht im Silicon Valley früher auch für ein eingeschränkt liberales Weltbild als Techies eingesetzt haben, wie es da jetzt zu so einem heftigen Umschwung finden kann und warum die rechte Bewegung gerade in der enormen Reichweite, Elon Musk hat über 200 Millionen Follower, also ist der reichweitenstärkste Mitdiskutant auf seinem eigenen Medium, auf X, ehemals Twitter, wie es dazu kommen kann, dass diese rechte Bewegung so viel Zuspruch bekommt. Wir müssen uns ganz kurz noch die Mitläufer angucken. Die sind allesamt vorher nicht aufgefallen dafür, dass sie besonders politisch stark agiert haben. Ein Mark Zuckerberg war eine total unauffällige Figur. Es wäre aber falsch zu sagen, er ist eine intellektuelle Niete, er ist intellektuell hochbegabt, aber eine politische Niete, total. Jetzt hängt er sich an den neuen Strom dran, spricht auf einmal von der maskulinen Aggressivität, die auch in seinem Unternehmen wieder Einzug halten soll, hat also alle Diversitätsprogramme gestrichen und so weiter und so fort. Das haben die anderen auch alle gemacht, auch Jeff Bezos bei Amazon. Sam Altman muss man vielleicht noch ein bisschen ernster nehmen, was die politische Ansage angeht. Er ist eigentlich die Hauptfigur, er ist der Chef von OpenAI, also der Klitsche, die ChatGPT produziert. Er ist derjenige, der die Gratwanderung zwischen wir haben hier etwas erschaffen, was uns der Apokalypse nahebringen kann. Und gleichzeitig allerdings, das ist so fantastisch, mit uns findet also eine technologische Revolution statt, die ist vergleichbar mit dem Buchdruck, die ist vergleichbar mit der Erfindung des Internets an sich. Diese Gratwanderung, sowohl das eine, nämlich die Angst zu befeuern, oha, das könnte aus dem Ruder laufen, ihr braucht eigentlich uns als Spezialistin, um das wieder einzufangen, und gleichzeitig aber auch zu sagen, das ist fantastisch, damit heben wir menschliche Zivilisation auf ein ganz neues Maß. Bla bla bla. Ihr merkt, ich habe mich dem Sprech schon so ein bisschen angelehnt. Und jetzt wird es genau um diesen Sprech gehen. Transhumanismus, effektiver Altruismus und Longtermismus. Alle haben die Wurzeln in der Eugenik, also in der klaren Ansage der unterschiedlichen Wertigkeit von unterschiedlichem Leben. Also einige dürfen sich auch reproduzieren, andere sollen es eher nicht tun. Übrigens nicht nur eine Geschichte, die wird bei uns in Deutschland immer ganz schnell den Nazis zugeordnet. Ja, die Nazis haben es tatsächlich übernommen, aber eher aus dem US-Amerikanischen. Es gibt also das Wiedererstarken der Eugenik, da können wir gerne nochmal drauf eingehen, aber die Wurzeln auch des Silicon Valleys waren nie ganz frei von Eugenik. Derjenige, jetzt muss ich noch eine Figur ins Spiel bringen, Shockley, derjenige, der den Transistor erfunden hat und damit eigentlich die Grundlage für die Hardware- und Softwareentwicklung 60er Jahre Silicon Valley gelegt hat, der war ebenfalls bekennender Rassist und Eugeniker und hatte damals schon gedacht, dass Latinos deutlich verringerte kognitive Kompetenz haben als der Standard US-Weiße und hat auf diesem Gebiet geforscht, ohne jegliche Kenntnis. Also man kann in Zweifel ziehen, ob das Silicon Valley tatsächlich jemals politisch eher liberal gewesen ist. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Aus beiden hat sich, also aus der eugenischen Entwicklung, hat sich sowas wie Transhumanismus entwickelt. Der Transhumanismus sagt, lass uns doch die Fähigkeiten des Menschen, maschinell verstärkt, nicht nur von Generation zu Generation in irgendwelchen Selektionsauswahlverfahren sozusagen steuern. Die einen sollen ihr Erbgut weitergeben, die anderen nicht. Lass uns doch durch direkten Zugriff, genetische, biotechnologische Verfahren, lass uns zum Beispiel rausfinden bei In-vitro-Fertilisation, lass uns rausfinden, welche Bedingungen sozusagen am besten sind, um Föten zu produzieren, die besonders viel gewünschte Eigenschaften haben. Geht so weit, und da ist auch wieder sowohl Peter Thiel als auch Elon Musk am Start, der Wunsch, endlich das Problem der Abhängigkeit vom weiblichen Geschlecht zu überwinden, zu sagen, lass uns die künstliche Gebärmutter entwickeln, damit wir dort sozusagen unabhängig technokratisch wirken können. Altruismus und Longtermismus gehen den gleichen Weg wie der Transhumanismus. Also sich mit den Limitierungen des Menschseins nicht zufrieden geben und irgendwie eine Verschmelzung von künstlicher Intelligenz mit menschlicher zusammenzuführen. Und jetzt wird es richtig weird. Der Longtermismus sagt, das, was wir mit unseren beschränkten Fähigkeiten überhaupt beitragen können zu sowas wie Zivilisationserrungenschaften, ist so gering. Wir sollten uns selber mal nicht so wichtig nehmen, das ist der altruistische Aspekt darin, denn der Longtermismus ist eine Unterkategorie des effektiven Altruismus. Lass uns nicht so wichtig nehmen und lass uns eher nur dafür sorgen, dass wir eine viel glorreichere Zukunft in vielen Zehntausenden von Jahren, wo eine höher entwickelte Gesellschaft, eine Population mit den Fähigkeiten künstlicher Intelligenz viel Tolleres verbringen kann. Das ist jetzt sehr simpel gesprochen. Und das heißt aber auch, wir haben den Auftrag, einfach nur das Fortbestehen der Menschheit zu garantieren, über alle Kriege, Pandemien und sowas hinweg. Aber ob wir darin ein erfülltes Leben führen oder nicht, das soll nachrangig sein. Also eine ähnliche Geschichte, eine Fortschrittsgläubigkeit, die auch diesen unbedingten Fortschrittswillen so stark formuliert, ähnlich wie wir es bei Marinetti im letzten Jahrhundert beim Futurismus hatten, zu sagen, hier darf kein System, keine demokratischen Aushandlungsprozesse oder sowas dürfen dem im Wege stehen. Hier gilt das ungebremste Recht des Stärkeren umzusetzen, wer sozusagen technologisch in der Lage ist, das zu tun. Und oh Wunder, als hätten wir es nicht geahnt, das sind die gleichen Akteure, die jetzt unsere großen Sprachmodelle programmieren, die große Hoffnung in etwas legen, was sich AGI nennt, also Artificial General Intelligence, also eine generelle künstliche Intelligenz, die irgendwann viel, viel intelligenter sein soll als der Mensch. Ja? Also Longtermismus, Transhumanismus, die Fans und diejenigen, die diese Lehre verbreiten über hochgradig finanzierte Institute, über politische Diskussionsprozesse, die tatsächlich auch über J.D. Vance bis auf oberste politische Ebene platziert werden. Diese Ideen sind eng verknüpft mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Also die Sprachmodelle programmieren und weiterentwickeln wollen zu einer höheren künstlichen Intelligenz, die sind die Anhänger von diesen etwas pseudo-philosophischen Zukunftsideologien. Aber das Traurige ist, dass diese Zukunftsversprechen tatsächlich wirken. Und sie wirken in einer Sammlungsbewegung, die wir uns hier in Deutschland nicht so gut vorstellen können. Das wäre das Pendant zu den Lebensschützerinnen hier. Also die, die sich vor Abtreibungskliniken hinstellen und die blockieren wollen und so weiter und so fort. In Deutschland eher eine weniger starke und weniger beachtete Bewegung, die also kaum etwas an Wirkmächtigkeit erzeugt im gemäßigten politischen Spektrum, im weniger rechten Spektrum. Das ist in den USA anders. Und dort nennt sich die Bewegung, jetzt der letzte Begriff, dann höre ich auf mit diesen komischen Vokabeln, dort nennt sich die Bewegung Pronatalismus. Das sind nämlich all die, die sich auch im Longtermismus, aber auch die Katholiken und die Evangelikalen, die sagen, die Menschheit geht unter, wenn es uns nicht gelingt, die Bevölkerungsrate nach oben zu treiben. Also, wir brauchen auf jeden Fall nicht nur 1,6 Kinder pro Frau, sondern wir brauchen eine Geburtenrate, die deutlich höher liegt. Und daraus hat sich eine politische Bewegung ergeben, die in der Lage ist, trotz aller Widersprüche, denn nicht jede Tradwife, das sind die traditionellen Frauen, die sich eher in den 50er Jahren letzten Jahrhunderts verorten und ein ganz klares, sag ich mal, rechtes Rollenbild widerspiegeln, nicht, die fühlen sich nicht alle von einer neonazistischen Bewegung sozusagen umarmt und fühlen sich da drin wohl. Und die katholische Kirche fühlt sich auch nicht so wohl, wenn auf einmal genetische Optimierung bei In-vitro-Fertilisation sozusagen betrieben wird. Das sind hochwidersprüchliche Einzelströmungen, die aber zusammen eine immer noch nicht auseinandergeflogene Bewegung bringen. Und die ist sehr wirkmächtig. Also diese Pronatalismusbewegung schafft es tatsächlich, sehr unterschiedliche Einzelströmungen zusammen zu vereinen unter diesem eher simplen, aber hochgradig rechten bis faschistoiden Bild selektiv soll sozusagen die Geburtentätigkeit optimiert werden. Das ist natürlich nichts, was man sich einfach quer über alle Bevölkerungsschnitte hinweg wünscht, sondern man wünscht sich natürlich, dass die richtigen Leute möglichst viel gebären. Also ein Elon Musk, der 14 Kinder in die Welt setzt und die rechten Bewegungsakteure, denen würde man das gerne wünschen. Allerdings einer Bevölkerung von Migrantinnen würde man das nicht wünschen. Das können wir hier nur anreißen. Wir haben das also der kommt in der Konkret raus im nächsten Monat, haben wir da mal ein bisschen mehr Zeit drauf verwendet. Und hier in der Broschüre haben wir das auch genauer auseinandergenommen, was diese Pronatalismusbewegung, die uns so fremd vorkommt, weil sie ganz komische Zukunftsmodelle, wie dieses, irgendwann wird die Menschheit künstlich intelligent sozusagen viel, viel fähiger sein als heute und trotzdem auch den Rückgriff auf ganz veraltete und verkrustete Rollenbilder, wie sie das miteinander vereint, das kommt einem sehr, sehr komisch vor. Und trotzdem ist es eine zentrale Sammlungsbewegung von dem aktuellen Rechtsruck. Jetzt habe ich viel Input gegeben und ich ende mit einem sehr schlichten Statement. Also, eine feministische und antifaschistische Gegenbewegung muss dieses autoritäre Zukunftsprojekt, was also sich in den aktuellen Sprachmodellen weiterentwickeln soll zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, die potenter sein soll als die menschliche Intelligenz, und hin zu diesen klerikal, rechtsaußen, fast faschistoid anmutenden Zukunftsideologien, die weit weg von Demokratie eher in der Autokratie zu verorten sind. Dieses Zukunftsprojekt müssen wir angreifen, und ich meine das sehr, sehr direkt und unmittelbar, was den Angriff angeht. Das, was wir im Moment betreiben, dass wir von diesen Bewegungsakteuren ihre komischen Technologien als bloße Werkzeuge nutzen, also alle hampeln mit ChatGPT rum und denken, sie sind auf irgendeinem technologisch neutralen, politisch neutralen Terrain und man kann es nutzen und entscheidet selber, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr kurz gegriffene Sicht der Dinge, und damit normalisieren wir eigentlich diese extrem rechtsaußen Tech-Bewegung und ermöglichen ihr eine weitere Machtkonzentration. Merci.